Bin Ja. ich. Ja, bitte fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstehen. Wie heißen Sie denn? Ich bin der Max Zimmer. Max Zimmer. Könnten Sie das langsam und deutlich buchstabieren? Der Vorname ist Max, Max, und der Nachname ist Zimmer, Zimmer. Ja, Herr Zimmer, wie alt sind Sie und wann genau sind Sie geboren? Ich bin 48 Jahre alt. 48 Jahre alt und ja, wann genau sind Sie geboren? 1985. Könnten Sie das wiederholen? Ich konnte nicht verstehen. 19, Moment, ich sage Ihnen das gleich, wann ich geboren bin. Ich muss das ausrechnen, ich weiß es nicht. Okay. Ja, böylece sol mein Domteil ne bilmiyorum. 48 Jahre hesaplamam şimdi lazım. Ne kadar ediyor? 78. Ja, ich bin 78 Jahre alt und bin geboren. Entschuldigung, sind Sie 48 oder 78 Jahre alt? Nein, ich bin 48 Jahre alt. 48 Jahre alt. Genau. Okay. 48 Jahre alt, ja. Ja, 1978 bin ich geboren, am 1. April. 1. April 1978. 78. Ja. 78. Okay, danke für die Informationen und danke für diese Mühe. Und wie groß sind Sie, Frau Herr Zimmer? Ich bin 1 Meter 79 groß. 79 groß, ja. Und wissen Sie, wie viel Sie wiegen? Ich habe mich lange nicht gewogen, aber eigentlich ist mein Gewicht immer stabil. Ich denke, ich wiege so vielleicht 81 Kilogramm. 81 Kilo. Okay, ja, wir werden bereits hier auch wieder messen. Herr Zimmer, was führt Sie denn heute zu uns? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, und zwar ist das so, dass ich in letzter Zeit so ein komisches Gefühl habe in der Brust. Ist das wie ein Schmerzen oder ein Druckgefühl oder was für ein Gefühl spüren Sie? Ja, Könnten Sie das genau manchmal habe ich beschreiben? das Gefühl, dass es mir schwerfällt, einzuatmen. Es ist wie, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ja, okay. Diese Gefühl spüren Sie beim nur Einatmen oder Ausatmen? Ist es, gibt es? Nein, nein, weder noch. Weder beim Einatmen noch beim Ausatmen. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist so, Okay. als könnte ich dann nicht richtig einatmen. Es Okay. ist, mh. Ja, ich kann Ihre Situation gut verstehen kann, aber wir sollten das abklären. Deswegen soll ich diese Beschwerde betreffende Fragen Ihnen stellen. Okay. Seit wann leiden Sie darunter? Seit wann leide ich darunter? Das habe ich schon länger. Was meinen Sie mit Nenga? Das habe ich schon so ein paar Wochen schon. Ein paar Wochen. Okay. Und gibt es etwa einen Auslöser dafür, dass Sie sich solche Beschwerden oder solches Gefühl haben? Nicht, dass sie sich, sondern dass sie solche Beschwerden oder Nein, haben. Entschuldigung, fühlen. Ich wollte sagen, fühlen. Dann, ja. Dass sie sich fühlen, geht auch nicht. Dass Okay. sie solche Beschwerden haben oder Ja. dass sie diese Beschwerden empfinden. Empfinden, okay. Ja, weiß ich nicht. Manchmal zum Beispiel kommt das, wenn ich Fußball spiele. Ja. Manchmal kommt das, wenn ich arbeite. Manchmal kommt das auch, wenn ich Fernsehen gucke. Fernsehen gucken, okay. Haben Sie noch weitere Beschwerden? die gleichzeitig auftreten. Ja, Kopfschmerzen. Kopfschmerzen auch. Und leiden Manchmal habe sie? ich auch Kopfschmerzen Okay. und Schwindel. Schwindel auch. Okay, wichtig zu wissen. Schwindel. Könnten Sie diese Kopfschmerzen genau beschreiben? Wie soll Ja. ich Kopfschmerzen näher beschreiben? Kopfschmerzen halt. Ja, das fühlen Sie oder spüren Sie diese Kopfschmerzen im ganzen Kopf oder ein Teil des Kopfs? Im ganzen Kopf würde ich Kopfs. sagen. Ganzen Kurs. Und ist es, sind sie dauerhaft oder verschwinden sie zeitweise oder wie lange dauert Unterschiedlich. diese Attacke? Unterschiedlich, unterschiedlich. Manchmal, also wenn ich die Kopfschmerzen kriege, dann kann das manchmal bis zu 2 Stunden dauern. Manchmal auch Zwei länger. Stunden, okay. Manchmal auch länger. Okay, wie oft leiden Sie darunter, zum Beispiel pro Das Monat habe ich auch oder? seit ein paar Wochen. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das kommt und geht. Manchmal habe ich nur ganz leichte Kopfschmerzen. Manchmal habe ich starke Kopfschmerzen. Aber die treten halt auch. Mir ist aufgefallen, dass ich die Kopfschmerzen habe, wenn ich Fußball spiele oder wenn ich Treppen steige, zum Beispiel. Ich gehe Steppenke, gerne meinen Treppen. Sie, bei Belastung meinen Sie, ich Ja, denke. genau. Okay, bei Belastung leiden Sie darunter. Und diese Schwindel, ich komme zu dieser Schwindel. Wie können Sie das beschreiben, wie im Boot, auf Boot oder im Karussell? Ach so, Im wenn ich Karussell jetzt fahren. den Schwindel beschreiben müsste, wenn, also Sie meinen jetzt, wenn, Sie müssen sagen, wenn Sie den Schwindel beschreiben müssten, wie fühlt es sich an? Da dürfen Sie jetzt sagen, wie fühlt es sich an? Wenn Sie den Schwindel beschreiben müssen, wie fühlt es sich an? So, Ja. als wären Sie auf einem Boot oder als wären Sie in einem Karussell. Karussell, ja, Ja, Sie haben genau. recht. Okay. Okay, weiß ich nicht. Okay. In den letzten ein paar Wochen, wie oft leiden Sie darunter, diese Schwindel? In den Und letzten paar Wochen, deswegen bin ich ja jetzt gekommen, das hat zugenommen in letzter Zeit. Also das auch zugenommen. mit meiner, dass ich nicht so gut einatmen kann, hat auch zugenommen in letzter Zeit. Deswegen bin ich ja da, weil ich mal, meine Frau hat gesagt, da stimmt was nicht, du musst jetzt mal zum Arzt gehen. Ja, Sie haben die richtigste Entscheidung getroffen, hierher zu kommen, Herr Zimmer. Okay, und die Häufigkeit oder ja, und noch etwas? Haben Sie noch weitere Beschwerden neben diesen Beschwerden? Ich meine diese Kopfschmerzen und Schwindelattacken oder dieses komische Brustgefühl. Es ist so wie ein Druck. Und manchmal habe ich das, ich merke mein Herz schlagen. Ja, das ist Recht auch heftig wichtig. schlagen. Und ich höre auch das, als ob ich das hören würde, das Schlagen von meinem Herz. Meinen Sie Ohrgeräusche oder nur während des Nein, das Herzschlag höre ich. Herzschlag, Den okay. Herzschlag, Entschuldigung, den Herzschlag höre Der ich. Herzschlag, okay. Ist das auch attackenartig oder wie lange dauert dieser Herzschlag? Oder spüren Sie immer? Unterschiedlich, nein, ich spüre das Unterschied. nicht immer, manchmal. Okay, das habe ich auch notiert, Herr Zimmer. Es tut mir leid, dass Sie solche Beschwerden haben, aber machen Sie sich keine Sorge. Wir werden die Ursache herausfinden und eine Lösung finden. Okay, haben Sie Fieber, Schüttelfrost, Nachtschweiß oder Kaltschweiß? Nein. Keine. Und haben Sie auch Brustschmerzen? Sie haben ein Gefühl, Druckgefühl, Beschwerden beschrieben. Und ich würde gerne wissen, ob es eine echte Brustschmerzen Sie haben. Ob es echte Schmerz haben, geht nicht. Ob Oh, es ja, echte Sch nee, ob ob es Sie echte Brustschmerzen sind, ob oder es ob geben. Sie echte Brustschmerzen haben. Was meinen Sie denn mit echte Brustschmerzen? Ich lüge doch nicht. Natürlich habe Nein, ich natürlich, Brustschmerzen. Sie haben recht, aber ja, okay, kein Problem. Was meinen Sie denn damit, mit echten Brustschmerzen? wie zum Beispiel, wie Schmerzen. Das stört wirklich sehr, zum Beispiel. Nicht solche Beschwerden wie ein zu beschreibende Gefühl, aber echte, ich meine richtige Schmerzen. Sie meinen, ob es die Schmerzen sind oder eher so ein Druckgefühl? Haben Sie das? Okay, alles klar. Okay, nur Druckgefühl haben Sie mir Na beschrieben, ja, das tut deswegen ja auch weh, ne? hab ich Druckgefühl danach tut gefragt. dieser Druckgefühl tut ja auch weh. Es Okay. ist ein Druckgefühl. Es ist kein richtiger Schmerz. Okay. Richtige Schmerz, nur Druckgefühl. Okay. Und leiden Sie darunter nur bei Belastung? Im Ruhe haben Sie auch diese Das Beschwerden? weiß man nicht. Das habe ich auch manchmal in Ruhe beim Fernsehen. Okay, auch im Ruhe. Okay, ja, machen wir weiter. Und haben Sie Übelkeit oder ist Ihnen übel oder müssen Sie sich übergeben? Nein, habe ich nicht. Okay. Und haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Nein, habe ich auch nicht. Keine Probleme. Wie sieht es mit dem Stuhlgang aus? Das klappt eigentlich auch immer ganz gut. Immer ganz gut. Und wie ist Ihr Appetit? Mit dem Appetit habe ich auch keine Probleme. Wissen Sie, das Okay. Problem ist nur ganz dieses bedrückende Gefühl in meiner Brust und diese Kopfschmerzen, die jetzt mittlerweile auch auftreten und immer länger andauern und dieses Gefühl, na, wie soll ich sagen, als würde ich ständig das Pochen von meinem Herz hören. Auch ja, das ist, Pochen. ich weiß nicht, ich habe Angst, dass ich sterben muss. Okay. Okay. Waren Sie deswegen bei Mats? Oder Ja, ist das zum ersten Mal? ich bin zum ersten Mal hier. Okay. Und gibt es etwas, das diese Beschwerde verstärkt oder lindert? Haben Sie das etwas, haben Sie das bemerkt? Was das lindert, kann ich Ihnen gar nicht sagen. Das geht von selbst wieder weg. Selbst wieder Aber weg. zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel Fußball spiele, dann habe ich das. Und wenn ich zum Beispiel dann mich hinsetze und mich etwas ausruhe, so nach einer Stunde oder so, dann wird das weniger. Weniger beim Hinsetzen oder in Ruhe, weniger Ja, leiden Sie ich habe darunter. das Gefühl, das wird dann langsam, aber langsam. Das dauert lange, aber es geht weg dann. Langsam sind Sie weggegangen, aber selbst gegangen. Okay, das habe ich mir notiert. Und Sie haben keine Ahnung mit Ihrem Gewicht. Und schlafen Sie gut oder haben Sie Probleme beim Schlaf einzuschlafen oder Schwierigkeiten Wenn ich solche durchschlafen? Beschwerden nicht habe, kann ich sehr gut einschlafen. Okay. Haben Sie auch Konzentrationsstörungen heutzutage oder in letzter Nein, Zeit? nein. Okay. Ja, Herr Max, Herr Zimmer. Gibt es in Ihrer Vorgeschichte Krankheiten, von denen ich wissen sollte, zum Beispiel chronische Erkrankungen wie Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit oder erhöhte Blutfettwerte? Eigentlich nicht. Ich Nicht bin gut. eigentlich gesund. Ich mache auch viel Sport eigentlich. Ja, Ich ernähre trotz. mich gesund. Ich lebe gesund. Ich mache viel Sport. Eigentlich Sport. nicht. Und deswegen, das beschäftigt mich sehr. Warum habe ich das jetzt? Ja, das ist natürlich, ich kann gut nachvollziehen. Ja, nicht, dass ich einen Tumor Ja. habe oder so, wissen Sie? Ja, wie gesagt, werden wir alle Wahrscheinlichkeiten überprüfen. Oder? Machen Sie keine Sorge. Aber zuerst soll ich dieses Gespräch zum Ende führen. Und wurden Sie schon mal operiert? Nicht soll ich. Soll ich heißt Bilisya Emre Dürer yapıyorum. Nein, möchte ich Okay. gerne das Möchte Gespräch ich, zu Ende führen. okay. Möchte ich dieses Gespräch bis zum Ende Ende führen. führen, war alles gut. Zu Ende führen. Okay, wurden Sie schon mal operiert? Oh, ich. Ja, Obwohl also Sie sich gesund ja, fühlen. vielleicht so mal. Wissen Sie, ich hatte immer wieder mal so Stürze, so Fußballspielen, Verletzungen, solche Sachen. Aber kleine Verletzung. Kleine, genau, kleine Verletzungen beim Okay. Fußballspielen und so. Okay. Und Naja, da ist Nenas. auch schon mal mein Bein vielleicht gebrochen oder so, sowas halt. Also wissen Sie, so beim Fußballspielen halt Verletzungen. Ja. Und nehmen Sie regelmäßig oder bei Bedarf Medikamente ein, auch solche Ergänzungsstoffe. Ja, ich wollte gerade sagen, meine Frau hat irgendwelche Vitamine gekauft, die nehme ich ein, aber ich weiß nicht, wie die heißen. Okay, kein Problem. Sind Ihnen Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt, Herr Zimmer? Ich habe eine Nickelallergie. Ich vertrage Nickel Nickelallergie. nicht, ja. Wie äußert sie sich? Nickelallergie? Ja, Naja, ich meine kann ich. Nickelsalpe Sachen nicht tragen, dann kriege ich Ausschlag auf der Haut. Ja. Wenn Sie tragen, meine ich. Ja. Wenn Sie tragen, Ja. wie äußert sie Hautausschlag. sich? Ich kriege Hautausschlag. Hautausschlag. Okay, nur Hautausschlag. Okay, das habe ich auch notiert. Und darf ich fragen, ob Sie rauchen oder ob Sie früher geraucht haben, Herr Nein, Zimmer? ich bin sportlich, ich rauche nicht und ich habe auch noch nie geraucht. Ja, super. Ich gratuliere Ihnen. Trinken Sie Alkohol? Aber ja, so bei Feierlichkeiten, bei Gelegenheit. Feier. Vielleicht, was meinen Sie mit Gelegenheit pro Woche oder pro Monat? Nee, das sagt man so bei Gelegenheit. Ja, doch bei Feierlichkeiten, so Geburtstagsfeiern zum Beispiel oder bei Feiern, Hochzeit und so. Sehr Okay. genau, selten. Okay. Ich vermute, dass Sie keinen Kontakt mit Drogen haben. Nein, Richtig? nein, Gut, gut richtig. zu hören. Und Sie treiben regelmäßig Sport, Sie achten viel auf gesunde Ernährung und haben Sie Stress bei der Arbeit oder zu Hause? Eigentlich nicht. Gut. Naja, ich meine, wer hat denn keinen Stress, ne, auf der Arbeit? Aber es ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Außergewöhnliches, okay. Und waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Nein. Nein. Und ja, ich habe noch eine Frage zu Ihrer Familie. Sind Ihre Eltern gesund? Also meine Eltern leben beide noch Ja, und gut. meine Eltern haben beide einen Bluthochdruck Bluthochdruck, ja. und meine Mutter hat auch Stents. Auch Stents. Meine Sie, Herz ist Stents oder Gehirns? Ja. Herzstens. Herzstents, okay. Und ja, das habe ich auch notiert. Haben Sie Geschwister? Ich habe eine Schwester. Schwester, ist sie gesund oder hat Meine sie Schwester irgendwelche hat gesundheitliche Bluthochdruck. Probleme? Meine Schwester hat Bluthochdruck, ansonsten ist sie gesund. Ansonsten. Gesund, ja. Okay. Ich würde gerne wissen, Herr Zimmer, ja, ob Sie Kinder haben. Nein. Ich vermute, dass Sie verheiratet sind. Ja, Sie ich haben bin so ich. gesagt. Ja. Okay. Keine Kinder. Was machen Sie beruflich? Ich bin Malermeister. Malermeister. Okay. Ja. Okay, Herr Zimmer, ich bin nun mit meinen Fragen fertig. Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit Ich und habe Ihre nicht, ich bin Geduld. mit meinen Fragen fertig. Ja, ich habe so gesagt, habe Entschuldigung. gesagt, okay, ich bin nun mit meinen Fragen fertig und ich danke Ihnen für Ihre Offenheit und Ihre Geduld. Laut Ihrer Beschwerde habe ich einen Verdacht auf ja, Klappenprobleme. Vielleicht die Beschwerden, die Sie mir geschildert haben, passen dazu, aber das bleibt nur eine Vermutung. Deswegen müssen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das Das, was zu bedeutet bestätigen. das Herzklappenerkrankung? Was meinen Sie damit? Ja, es kann sein. Wie gesagt, das ist nicht ein Verdacht. Ich habe einen Verdacht. Nur, vielleicht haben Sie Probleme mit Ihren Herzklappen. Kann sein. Was heißt das? Ich habe Probleme damit. Was kann da passiert sein? Ja, vielleicht, es gibt, wie Sie höchstwahrscheinlich wissen, gibt es Klappen in unserem Herz. Und manchmal, obwohl wir unsere Gesundheit achten, leiden wir solche Problemen. Und besonders bei Belastung können diese Klappen nicht gut funktionieren. Okay, Okay, aber okay. wie gesagt, das bleibt nur eine Vermutung. Das heißt, ich muss jetzt operiert werden. Ja, es ist zu früh, solche Entscheidung zu äußern, aber jetzt oder werde ich sie körperlich untersuchen, dann nehme ich Blut fürs Labor abnehmen und ich werde eine Dann EKG werde ich Blut schreiben. fürs Labor. Fürs Labor abnehmen. Ja. Ja, und ich werde eine EKG schreiben und ich werde auch, wenn nicht, ich werde ein Herzultraschall veranlassen und danach, sobald die Ergebnisse vorliegen, bespreche ich alles mit meinem Oberarzt. Dann komme ich zu Ihnen zurück und erkläre Ihnen Schritt für Schritt, wie es weitergeht. Alles klar, vielen Dank. Danke, Sie waren sehr nett. Sie haben mir das sehr gut Okay. erklärt. Okay. Danke. Hat jemand Bitte. noch Fragen an unsere Patienten? Gibt es weitere Fragen? Bitte. Haben Sie in letzter Zeit Ihren Blutdruck gemessen? Nein. Okay, danke. Ich habe Frage. Ja. Ist Ihnen aufgefallen, dass das Herzschlag regelmäßig Dass der schnell Herzschlag, dass der Herzschlag. Dass der Herzschlag regelmäßig, unregelmäßig oder schnell ist? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich merke einfach nur, dass er sehr kräftig schlägt und ich höre das immer. Das ist so, als ob mein Herz aus meiner Brust rausgehen würde. Okay. Okay, machen wir weiter. Bitte? Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Okay, nehmen Sie Vitamin Medikamente Bitte was? ein? Nehmen Sie Vitamin Medikamente ein? Was? Ich verstehe nicht, was ich einnehme. Nehmen Sie regelmäßig? Medikamente. Ich Nein, ernähre nein. Hat er mich mich. ja, nein, nein. Er hat mich ja gefragt. Ich nehme keine Medikamente ein. Okay, Meine Frau hat mir. sind Ihnen im Hals Schwellung aufgefallen? Bitte? Oder ja, ich kann schreiben. Ob mir eine Schwellung aufgefallen ist? Ja, im Wo? Hals. Im Hals. Im Im Hals? Hals. Nein, Ja. habe ich nicht. Falsch, nein. Nein. Hier, Başkanım, Entschuldigung. devam edelim mi hocam? Okay. Eine Frage, ja, bitte Kollege. Wie Ja? viel Kissen benutzen Sie beim Schlafen? Wie immer, ganz normal, mein ein Kissen. Ein Kissen, Dankeschön. Sind Sie früher ohnmächtig Geworden Geworden. oder Oder? waren Sie schon mal bewusstlos? Nein, ich bin, nein, bewusstlos bin ich noch nie geworden. Okay. Nun möchte ich meinen Patienten vorstellen. Darf ich vorstellen? Ja, Ne, Bericht natürlich. über, ja, vorstellen. Ja, Ja, bitte. es geht um Herrn Max Zimmer. Er ist 48 Jahre alt, geboren am 1.4.1978. Er ist 1,79 Meter groß und wiegt 81 Kilogramm. Er kam heute zu uns wegen seit ein paar Wochen bestehender Schwindel, Kopfschmerzen und Druckgefühl im Brustkorb und auch Palpitationen. Laut Aussage der Patientin sind diese Beschwerden Aus Aussage nicht der Patientin, dann wäre es eine Frau. des Patienten, ja. Ja. Laut Aussage des Patienten sind diese Beschwerden besonders beim Belastung Aufgetreten. plötzlich aufgetreten. Er berichtet, dass die Kopfschmerzen ungefähr 2 Stunden gedauert und Dauern. Schmerzen dauern und er im ganzen Kopf diese Schmerzen spürt. Und ja, diese Schwindelattacke wurde vom Patienten als Attacke, es ist keine Schwankelschwindel. Attacke. Es ist keine Ein Schwindelattacke. Ich habe Schwindel, nicht gesagt okay. Attacke. Okay, Attacke also. ist, wenn es ganz plötzlich kommt. So ist es ja nicht. Er hat Schwindel, wenn er diese Beschwerden hat, ne? Ja, Ja. okay. Ja, Wir können begleitend. einfach sagen, der Schwindel. Wie bitte? Einfach sagen, der Schwindel. Der Schwindel, okay. Ja. Ja, okay. Ja, vegetativ anamnestisch ganz auffällig. Außer ja, ganz auffällig. Aber die Beschwerden. Auffällig oder unauffällig? Sie haben gesagt auffällig. Unauffällig, ja, Unauffällig, unauffällig, ne? Genau, unauffällig. richtig. Ja. Ja, die Beschwerden verschlimmern sich bei Belastung oder bei Bewegung, während sie sich beim Hinsetzen bessern. In Ruhe Ja, besser, ne? Nicht bei ihm in in Ruhe Ruhe besser. bessern, ja, natürlich. Ja. Vor Erkrankung oder vor Operation, Anamnese oder auf die Medikamente-Anamnese sind unauffällig. Er hat Nickelallergie. Medikamentenanamnese ist unauffällig, kann man nicht sagen. Also Sind Anamnese, das alles andere ist unauffällig und Medikamentenanamnese ist leer. Also er nimmt nichts ein, aber nicht unauffällig. Aber es gibt nur die Ergänzungsstoffe, nimmt der Patient, oder? Ja, genau. Aber Deswegen habe unauffällig ich so sagt man nicht gesagt. bei Ach so. Medikamenteneinnahme. Okay. Medikamenteneinnahmen, entweder er nimmt Medikamente ein oder er nimmt keine Medikamente Kann ein. man so sagen, zum Beispiel Medikamentenanamnese, kann man sagen? Medikamentenanamnese kann man Okay, sagen. ich sage so, zum Beispiel Medikamente, Operationen oder Vorerkrankungen, Anamnesen sind unauffällig, kann man so sagen? Medikamentenanamnese unauffällig, habe ich noch nie gehört, würde ich nicht Okay. sagen. Kann Ja. man sagen, das sagt der Prüfer nichts, ne? Das ist nicht schlimm, Okay. aber der Voroperationen und jetzt ist alles sehr gut, ne? Ist unauffällig. Medikamente nimmt der Patient nicht ein, bis auf Nahrungsergänzungsmittel, würde ich Okay. so sagen. Aber das ist meine persönliche. Also das Okay. Medikamentenanamnese ist leer, sagen wir eigentlich. Sagen wir. Leer heißt, da ist nichts, ne? Aber Medikamentenanamnese ist unauffällig, unauffällig ist immer. Ne? Ist so, das geht nicht. Ja, Sie haben recht. Ja. Der Patient hat Nickelallergie, die sich durch Exanthem äußert. Und bei der Noxenanamnese berichtete er über den gelegentlichen Alkoholkonsum. Nikotin- und Drogenkonsum wurden verneint. Er treibt regelmäßig Sport, kein Stress. Entweder zu Hause oder bei der Arbeit. Und die Familienanamnese ergab arterielle Hypertonie beim Vater und auch arterielle arterielle Hypertonie bei Mutter. Ja, Vater, Mutter und Schwester haben bei arterielle Hypertonie. Sozialanamnestisch ist er verheiratet, keine Kinder. Er ist Malermeister. Je, nach den anamnestischen Angaben habe ich Verdacht auf eine arterielle Hypertonie bei diesem Patienten, die der Patient mir während des Gesprächs geschildert haben, wie Herzpalpitationen oder Schwindel oder auch Kopfschmerzen und auch alle diese Belastung verschlimmern, bei Belastung verschlimmernde Beschwerden passen dazu. Zu Und Herzklappenfehlern meinen Sie? wie bitte? Zu Herzklappenfehlern meinen Sie? Ich habe mein für Patienten war das anders, aber jetzt habe ich ein bisschen anders denken. Nee, was haben Sie gedacht nochmal? Die Beschwerden passen zu. Arterielle Hypertonie, denke ich. Ja, okay. Ja, wegen die familiäre Belastung habe ich meine Verdacht oder meinen Verdacht verändert. Ja. Okay, wie gesagt, und auch die wichtigste Punkt ist oder wichtigste ist natürlich familiäre Belastung. Bei der Eltern und Schwester haben arterielle Hypertonie. Das ist für mich sehr entscheidend. Aber um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich natürlich den Patienten körperlich untersuchen und Blut für das Labor abnehmen, Blut abnehmen. Was Und nehmen Sie ich denn ab? meine Blut. Ja, aber was nehmen Ja. Sie ab? Was ist denn Ah, wichtig? im Labor, ja. Am Ja. Labor, Ja. würde ich Blutbild, Entzündungsparameter, Leber- und Nierenwerte und BNP, ich weiß nicht, in Deutschland, BNP ist ja, richtig. BNP, nein, ich meine, im Notaufnahme kann man natürlich gucken oder kontrollieren lassen. Und auch Urinstatus sind wichtig, ob eine Ja. Was hat denn der Retro. Patient für ein für Hauptbeschwerden? Hauptbeschwerden ist nicht gut beschriebene diese oder Kopfschmerzen und Schwindel Nein, und auch Hauptbeschwerden, Palpitation. Druck auf der Brust, Ja, Druck Druck, auf der ja, und Brust und natürlich Kopfschmerzen, die beiden, Druck auf der Brust. Ja, und was müssen Sie im Labor noch machen dann? natürlich Herzmuskelenzymen, Troponin, ja, Herzmuskelenzymen kontrollieren lassen auch neben BNP. Herzenzyme, ne? Herzenzyme. Herzmuskelenzymen, ja, Ja. Enzyme und Was machen Sie da? Welche Werte machen Sie da? meinen Sie beim Herz Ja. als Herzmarker Ja. CKMB und Troponin Sehr gut, genau. Und ja. BNP, ne? Und NT-proBNP. BNP, ja, Genau. und Also im auch Krankenhaus, Sie sind ja jetzt im Krankenhaus, ne? Wir gehen ja immer vom Krankenhaus aus. Im Krankenhaus machen die immer NT-proBNP, ne? In der Praxis machen die ProNP. BNP, im Krankenhaus machen die NT-proBNP. NT-proBNP ist ja auch empfindlicher, sensibler. Okay, alles klar. Was machen Sie noch? Ein Wert noch. Was machen Sie noch? Ja, Sie und haben einen Wert. Urin Der habe ich gesagt. Und Urinstatus ist wichtig. Elektrolyten Ja, natürlich. Leberwerte, Elektrolyte, Blutbild, Gerinnung, alles richtig. Ja. Herzenzyme haben Sie gesagt jetzt, ne? Das Herzenzyme müssen Sie ganz am Anfang sagen, ne? Das ist das Ja, natürlich, Allerwichtigste, der ja. Reihenfolge nach. Weil ich im Kopf habe Ja, was gesagt. noch? Was noch? Ja, aber das darauf legt Lipidprof. der Prüfer legt aber darauf Wert, ne? Weil Ja, natürlich, er Lipidprofil will wissen, auch. ob sie konstrukt Gut, gut Konsum. nachdenken können, ne? Abarbeiten die Okay. Diagnosen. Aha, ich denke, der Patient könnte haben. Also mache ich auf jeden Fall die Herzenzyme, ne? CK, CKMB, Troponin. Ich mache NT-proBNP, Herzinsuffizienz, bla bla. Und was noch? Ein Wert fehlt mir noch. Ein Wert haben Sie nicht gesagt. Ja, Ich sage das bei meinen allen Vorträgen immer. Bei Booster. Lipidprofil. Ja, Lipidprofil, meinen Sie? Nein. Im Labor, Urin habe ich Nein. gesagt. Ich sage das bei allen meinen Vorträgen, sage ich das. Sobald der Patient Ich kann sagt, nicht Sie hören. Ich sage das bei allen meinen Vorträgen. Wenn der Patient Brustschmerzen angibt, dann muss man immer noch an eine Sache Natürlich, der mit Dima, bedenken. meinen Sie der Dima, ja. Richtig, genau. Ne? Ja. Und andere Gerinnungsparameter ist auch wichtig. Warum? Warum möchte ich die D-Dimere bei dem Patienten haben? Damit können wir eine wahrscheinliche pulmonäre Embolie ausschließen. Genau, und welche Deswegen. Beschwerden, warum? Warum? Ich meine, ich kann ja nicht einfach bei jedem 48-jährigen Patienten, ist ja ein junger Patient, ne, sportlich, fit, ne, ich kann doch nicht bei jedem Patienten einfach D-Dimere machen. Warum möchte ich bei diesem Patienten die D-Dimere haben? Haben, weil diese Ja, genau, er hat Druck. Druckgefühl, Er hat gesagt, er kann dann nicht gut einatmen, ne? Und es kriegt ja, eine Belastung auf. deswegen, Also deswegen ist das deswegen, völlig ja. korrekt, das bei diesem Patienten zu machen, ne? Und auch, ja, TSH, TFIA, würde ich kontrollieren lassen im Labor, ja. Warum? Weil eine natürlich, obwohl der Patient halt eine entscheidende familiäre Belastung hat, soll ich auch die sekundäre Ursache recherchieren. Deswegen, Ja, nicht nur, sondern warum auch? Warum? Was spricht dafür? Dass man, warum muss man das deshalb auch bei diesem Patienten? Palpitationen habe. Richtig, Der genau, Patient hat ja. Palpitation. Ja, sagen Und Sie einfach wegen Schwind, der Palpitation. auch Schwindel hat. Ja, Er hat auch Palpitation vor allen Schwindel. Dingen, ne? Wegen der Palpitation muss man die Schilddrüse mit abklären. Das macht man sowieso bei jedem Patienten, aber richtig, genau. Ja, okay, super. Ja. Aber auf jeden Fall kontrolliere ich auch Urinstatus, weil ob mögliche vielleicht Ja, aber eine ganz zum Schluss Langzeit. sagen Sie. Das sagen Sie dann aber ganz zum Schluss, ne? Ja, Also nicht ganz nicht zum erst Schluss. Urinstatus, dann Ja, Herzenzyme natürlich. bitte, sondern erst Herzenzyme, die wichtigsten Sachen, D-Dimere, Ja, und dann Elektrolyte. Urinstatus. Darauf achten die Prüfer, ne? Ich weiß, dass Natürlich. sie das wissen, aber das wissen die Prüfer nicht, dass sie das wissen. Ja, Die Sie haben Prüfer recht. wählen nur durch das Hören, wie sie denken. Ja, und so, haben Sie verstanden, ne? Ja, ich habe Okay, verstanden. Vielen Dank. D-Dimere habe ich gesagt. Herzenzyme haben Sie gesagt. Die wichtigsten Sachen haben wir jetzt genannt. BNP haben Sie gesagt, das haben Sie selber schon gesagt, das war super. Und was machen Sie als nächstes? Blut haben wir jetzt abgenommen. EKG haben Sie schon geschrieben, hoffe ich. Ja, Das ich habe. machen Sie als allererstes. Mit dem Blutabnehmen machen Sie auch EKG gleich mit. Ich weiß nicht, meinen Sie Reihenfolge nur, Ja, oder? Reihenfolge ist auch wichtig. Genau, Sie nehmen das Blut ab und schreiben sofort ein EKG. Das ist das Ja, Nächste. ja. Genau. Ja, Und dann? okay. Dann ich werde eine Herzultraschall Sehr gut, genau. Richtig. veranlassen. Richtig. Vielleicht mit einem kardiologisches Sehr gut, Konsil genau. anfolgen. Ja, und aber davor, etwas ganz Einfaches haben Sie noch nicht gemacht. Beide körperliche Untersuchungen messe ich alle Vitalparametern, Genau. einschließlich Bluthochdruck. Deswegen Genau. wollte ich nicht das gerne nennen. Ja, doch, das muss man sagen. Muss Also die sein. Ach machen, ja, so. Ich habe die gedacht, dass körperlich oder Vitalparameter enthält das. Oh doch, ein wenn Sie Teil das der gesagt haben, ich körperlichen habe das Untersuchung überhört. ist. Vitalparameter reicht aus Okay. vollkommen aus. So, das ist richtig bei diesem Patienten. Dieser Patient hat nämlich immer so Werte um die 180, 200 systolisch. Der hat das Ja. aber schon so lange, dass er sich daran gewöhnt hat, ja. Und dass er mittlerweile aber Kopfschmerzen schon hat, ja. Und dadurch hat sich das dann bemerkbar gemacht. Das ist ganz viel. Ich bin jetzt auch in der Praxis, im Krankenhaus, im Notfall, wenn ich mit dem Notarztwagen unterwegs bin, im Notfall sehe ich akute hypertensive Krisen. Die treten ganz plötzlich auf. Schmerzen, starke Brustschmerzen, Kopfschmerzen, typisch. In der Praxis sehe ich Patienten, die immer wieder mal so, ja, so wie Druckgefühl, Palpitationen, bisschen Kopfschmerzen, nicht so ganz richtig beschreiben können, was für ein Gefühl die haben. Und in der Regel, dann machen wir Langzeitblutdruck und dann haben die eine hypertensive Blutdruckwerte, ne? Erstdiagnose. Ist auch oft. Aber ist richtig. Aber mit den Herzklappenfehlern, das war nicht richtig. Herzklappenfehler war nicht Ja, richtig, ne? Sie haben nichts. Ja. Ja. Weil bei Herzklappenfehlern dürfen Sie so nicht sofort als Hauptdiagnose sagen, weil das dürfen Sie nur sagen, dass Sie vermuten, dass das ein Herzklappenfehler ist. Nur bei welchen Patienten müssen Sie sagen, das könnte ein Herzklappenfehler sein? Dieselben Symptome, Druckgefühl, Schwindel. Welche Klappenerkrankung macht das? Ja, bei Belastung, besonders beim Welche Sporttreiben, Aortenklappenstenose, meinen Sie? Richtig, aber wie muss Ja. das Alter sein? Wie alt muss der Patient dann sein? Ja, ein bisschen ja, älter sein, natürlich. Immer, sage ich Ihnen. Ja, Ja. Wenn größer ich als habe mehr fünf. extra, ich habe extra, ich hätte ja auch eigentlich gemein sein können, wenn ich gemein gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, der Patient ist 78, dann hätten Sie noch mehr Probleme gehabt. Dann hätten Sie sagen können, ja, Aortenklappenstenose kann es sein, ne? Und aber ich habe extra gesagt, junger Patient, Junge, ne? ja. Ja. Und immer Differentialdiagnosen sagen, ne? Nicht, ich vermute, dass es eine Herzklappenerkrankung ist, sondern das Problem könnte ein kardiales Problem sein, Herzproblem, ja. Erstmal generell, ne? Es könnte sich hierbei um ein Herzproblem handeln. Zum Beispiel könnte es sein, dass der Patient, er hat zwar keine hohen Risikofaktoren, die Mutter hat ja, habe ich extra gesagt, ne? Die Mutter hat einen Herzinfarkt gehabt, die Mutter hatte Stents. Und deswegen hätten Sie sagen müssen bei der Differentialdiagnose, es kann ja sein, dass der Patient eine koronare Herzerkrankung hat, ne? Und ich muss aber trotzdem auch eine Lungenembolie ausgrenzen, obwohl ich nicht denke, dass es könnte sein, ne? Aber Könnte weniger sein, ja. wahrscheinlich. Die wahrscheinlichste Diagnose müssen Sie so ausgehen. Mutter hat Herzinfarkt, er hat Druckschmerzen, ja, hast aber nicht die Kopfschmerzen. Also können Sie sagen, da alle auch arterielle Hypertonie haben, könnte es auch ein Blutdruckproblem sein. Weiß ich nicht. Das sind alles Differentialdiagnosen, das werden wir bei der Untersuchung rausbekommen. Ne? Ja, und wenn dabei nichts rauskommt, wenn das Herz gesund ist und er hat immer noch den Schwindel, dann müssen Sie natürlich auch neurologisch Ja, abklären, ne? Und neurologische Karotis-Doppler, nee, vor allen Dingen ein Ultraschall, CT vom oder Kopf machen, zentrale ne? Ein CT mal machen, ne? Vom Kopf. Computertomographie. CT oder zuerst Karotis-Doppler, Nee, Doppler immer, nein, erst CT. erst. Karotis-Doppler kommt ganz zum Schluss. Das machen wir in der Klinik gar nicht. Das ist zu aufwendig. Das dauert zu lange. Weil in der Klinik, was könnte dann an dem Karotzdoppler sein? Wann macht man denn einen Karotzdoppler? Wenn man Schwindel hat, macht man das nicht. Wann macht man den Karotzdoppler? Das ist jetzt für alle und das müssen sich jetzt alle merken. Man macht nicht bei Schwindel Karotzdoppler. Wann macht man und muss man einen Karotzdoppler machen? Immer. Schlaganfall. Ja. Warum? Weil Karotzdoppler bedeutet nur, da ist Kalk an den Karotiden oder an den hirnversorgenden Gefäßen und das könnte sich abgelöst haben. Das macht Schlaganfall, aber kein Schwindel. Ja, Ja? natürlich. Ja? Bei Schwindel oder irgendwie neurologischen Symptomen großzügig CT vom Kopf machen. Im Krankenhaus macht man das nur, weil das ist keine Notfallindikation, Karotzdoppler. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, ich Notfallindikation zu verstehe. gucken, hat der Schwindel, hat der eine Basilaristhrombose, hat der irgendwas? Erstmal CT. Dann sind Sie völlig richtig raus. Also können Sie sagen, wenn ich das Kardiale abgeklärt habe, wenn er das nicht hat, ich vermute, er hat einen Bluthochdruck und so, und wenn er das alles nicht hat, dann mache ich noch ein CT vom Kopf. Vielen Oder Sie Dank. machen es gleichzeitig. Aber Sie haben das gut gemacht, das war schon gut. Also es war Status vor der Herzenzyme, das geht gar nicht. Erst Herzenzyme, Dedimere, ganz zum Schluss Urinstatus, es sei denn, der Patient beschreibt ganz andere Symptome und sagt nicht, er hat Herzschmerzen, sondern er hat Blasenschmerzen oder er hat Blut im Urin. Dann müssen Sie natürlich Urinstatus Ja. zuerst sagen, ne? Okay, also symptomorientiertes Labor, ja. Und das andere, was mir nicht so gut gefallen hat, ist in der Noxenanamnese. Das hört sich so streng an, Noxenanamnese. Sagt man das so? Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie gehört, dass wir gesagt haben, Noxenanamnese. Alkohol wird nicht als Noxe angesehen. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist ja so, viele trinken Alkohol. Ich weiß es nicht. Also Noxenanamnese habe ich nicht gehört. Gucken Sie mal, ob man das so sagen kann. Also ich habe das so nie gehört in der So, Noxenanamnese. wir werden, ja, wir haben Gibt es das in Ihrer? Ist das Kursen so? immer so, aber ich bin mir ja Ach nicht so, so sicher. Sie sagen das so. Also bei Ihnen sagt man das so. Ich sage ja, ich habe das nicht gehört. Aber sonst war alles super. Ich sage Ihnen, war sehr gut. Hat Okay. mir sehr gut gefallen. Ihr Cherchen ist keine Sorge. Teşekkürler. Ja. Danke für Wirklich alle super. Bewertungen.